Oh weh, oh weh, oh weh, Frau Minne. Frau Minne. Mir ist weh, Frau Minne. Frau Minne. Greift her, wie sehr ich brinne. Oh weh, oh weh. Ein kalter, kalter Schnee. Ich. Er müsst vor Blut zerrinnen, darin das Herz erstickt. Darin das Herz erstickt. Wollt helfen mir, Frauen, des wär ich hoch beglückt. Lasst uns froh am Abend singen, wenn die große Glocke klingen. Bon, bon, bon, bon. Lasst uns froh am Abend singen, lasst uns froh. Was für ein Glockenläuten! Mich dünkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Der Schall ist laut und todesbang. Was läuten Glocken zu dieser Zeit? Ist nichts zu hören, weit und breit. Hat einer läuten hören Glocken? Was Glocken? Was wird von Glocken geredet? Wer eins zu früh zur Morgenmesse? Ich bitte euch, lasst das Singen nicht stocken. Hat einer von euch was läuten hören? Mit Glocken. Bon, bon, bon, bon, lasst euch im Singen bon, doch nicht stören. Bon, bon. Ich bitte euch. Hat alles nichts zu sagen. Jetzt höre ich's nimmer. Ist alles schon gut? Kommt alles von einem prägen Blut. Ich lass doch Wärme in ein Becherlein. Nein, vielen Dank, lieber Vetter. Lass nur sein. Jeder Mann und Frau, ich setz den Becher hin. Ich sag auch zu mir, ich weiß, dass ich immer komme. Ach, ich bin mal hin. Jeder Mann und Frau, ich sag den Becher. Mein Gott, wer ruft da so nach mir? Von wo werde ich gerufen so? Das wäre im Leben immer froh. Jedermann! Bin so stemm! Sieh, Jedermann doch, dein lieber Gesell! Du liebe Freundschaft, sag mir an, wer ruft so grässlich Jedermann? Hat müssen wohl ins Ohr dir drängen, ein Widerhall von ihrem Singen! Nein! Nein, mit fürchterlicher Weise und laut und mächtiglich, nicht leid, so, Jedermann und Jedermann, doch anders als ich das schaffen kann. Aus welchem höllischen Bereich hat's müssen also nach mir schreien? Jedermann! Hey, Ich höre keinen Laut. Ich höre keinen Schall. Auch nicht einen leisen Widerhall. Ach, ist Ohrentrug. Siehst nicht wohl aus. Soll ich geleiten dich nach Haus? Wie ich auf euch die Augen heft, kommen mir zurück meine Kräfte. Mir scheint, es könnte ein solches Schreien kein zweites Mal sich hier anheben. Sitz nieder, mein Gesell, hier neben. Und mögen alle lieben Gäste zulangen und sich ergänzen aufs Beste. Will morgen zu gelegener Zeit mit einem Arzt Beratung pflegen, dass solche Zufälle aller Wegen er wohl bedacht mir hält, Kind an. Muss mir's versprechen, Mann. Müsst ihr vor Angst und Sorg vergehen, sollte ich dich öfter als so sehen. Nun aber sag mir um Gott, mein Lieb, was brennen denn die Lichter also trüb? Und wer kommt hinter mir heran? Auf Erden schreitet so kein Mann. Ei, jedermann! Bist du fröhlich, dein Mut? Hast deinen Schöpfer ganz vergessen? Was fragst um das zu dieser Stund? Bekümmert dich? Wer bist? Was soll's? Von deines Schöpfers Majestät bin ich nach dir ausgesandt und das in Ei. Drum steh ich da. Wie? Ausgesandt? Nach mir? Denn ob du ihm gibst wenig Ehr in der himmlischen Sphäre, denkt er dein, in welcher Weis, das soll dir gleich gemeldet sein. Was will mein Gott von mir? Abrechnung will er halten mit dir, unverweilt. Ganz und gar bin ich unbereit für solch Rechnung legen. Müsste ich das tun, da käme ich in Not. Auch kenne ich dich nicht. Was bist du für ein Boot? Ich bin der Tod. Ich scheu keinen Mann, dreht jeglichen an und verschont keinen. Was? Und keine Frist willst du mir geben und überfällst ein ungewarnt, gar mittendrin im besten Leben? Gottblut, das ist kein ehrliches Spiel. Damit erwirbst du dir Ruhm nicht viel. Denn, sag ich nur, sag, bin nicht bereit. Mein Schuldbuch auch ist nicht so weit. Hätte ich für mich so 10, 12 Jahre, ich wollte es in der Ordnung haben, bei Gott, das wollte ich, so steht Gott mir bei. Drum aus Gott Gnaden, lass mich hier, damit ich das Ding zu Ende führe. Hilf kein Weinen und kein Beten.